Toni Dunkelwelt macht sich über eines der ältesten Menschheitsprobleme Gedanken. Jetzt sehen wir es also wirklich, sagte Seth Morley und dachte, es macht einen Lärm wie 1000 kosmische Babys, die ununterbrochen gigantische Topfdeckel auf einen Betonboden fallen lassen. Was geht dort drinnen vor? Langsam ging er auf das Gebäude zu, um zu sehen, was über dem Eingang stand. Die Inschrift, von der ihm die anderen erzählt hatten. »Ganz schöner Krach, was?« rief Wade Fraser. »Ja.« Morley konnte seine eigene Stimme kaum hören in dem ohrenbetäubenden Lärm, der aus dem Gebäude drang. Er folgte einem gepflasterten Weg, der an der Seite des Bauwerks entlang führte. Zögernd kamen die anderen nach. Einige von ihnen hielten sich die Ohren zu. Schließlich erreichten sie den Vordereingang. Morley beschattete seine Augen und blickte nach oben auf eine Platte, die über den gewaltigen Torflügeln angebracht war. Dort stand Vinothek. Eine Weinhandlung? Ein derartiges Getöse aus einer Weinhandlung? Das ist doch Unsinn, dachte er. Auf einer kleineren Nebentür las er Kundeneingang zur Wein- und Käseverkostung. Und augenblicklich waberte die Vorstellung von wunderbarem Käse durch seinen Geist. Ich sollte hineingehen, sagte er sich. So eine Verkostung ist ja gewöhnlich gratis, auch wenn sie einem nahelegen, ein paar Flaschen zu kaufen, bevor man geht. Aber das muss man ja nicht. Zu schade, dass Ben Tallchief nicht hier ist. Bei seinem Interesse für Alkoholiker aller Art wäre das für ihn ein Freudenfest gewesen. »Warten Sie, Morley«, rief Maggie hinter ihm. »Gehen Sie nicht hinein.« Die Hand bereits auf dem Türgriff des Kundeneingangs wandte er sich um. Was war denn nun schon wieder los? Maggie Walsh blinzelte in die Sonne und sah in ihren Strahlen Buchstaben aufleuchten. Sie zeichnete sie mit dem Finger in der Luft nach, um sie besser entziffern zu können. Über dem Eingang stand Sophothek. »Warten Sie«, rief sie Morley zu, der gerade im Begriff war, eine kleine Tür mit der Aufschrift Kundeneingang zu öffnen. »Gehen Sie nicht hinein!« »Warum nicht?«, schrie er zurück. »Wir wissen nicht, was es ist.« Atemlos holte sie ihn ein. Im unruhigen Sonnenlicht schimmerte die Struktur des Gebäudes wie flüssiges Metall, leuchtend und warm. Als würde jeder, der hineingeht, eins mit der Sonne werden, dachte Maggie. Sophothek. Ein Gebäude, in dem Wissen aufbewahrt wird. Doch es machte einfach zu viel Lärm, als dass es sich lediglich um eine Sammlung von Büchern, Magnetbändern und Mikrofilmen handeln konnte. Vielleicht wurde hier ja das Licht der Erkenntnis destilliert. Vielleicht konnte man sich hier an der Weisheit eines Dr. Johnson, eines Voltaire, gütlich tun. Sophos bedeutete jedoch mehr als Weisheit und weitaus mehr als Wissen. Es bedeutete geistigen Scharfblick, klarsten Intellekt, verbunden mit einem gewissen Maß an Humor. Und es bezeichnete die einmalige Fähigkeit des Menschen, absolutes Wissen zu erringen. »Wenn ich hier hineingehe«, dachte Maggie, »werde ich alles lernen, was ein Mensch in dieser Welt nur lernen kann. Ich muss hinein.« Sie trat zu Morley und sagte, »Öffnen Sie die Tür. Wir müssen in die Sophothek. Wir müssen lernen.« Während er den beiden nachschlenderte, wobei er ihre Aufregung mit einer gewissen Belustigung zur Kenntnis nahm, las auch Wade Fraser die Inschrift über dem Tor des Gebäudes. »Thanatorium«. »Moment. Ich glaube, jetzt habe ich es«, schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. »Natürlich.« Der Wortstamm leitete sich vom griechischen Thanatos, Tod, ab. Ein Begriff also, der nur jemandem verständlich ist, der ein umfassendes Wissen auf philologischem und humanistischem Gebiet besitzt. Alle anderen werden ahnungslos weitergehen. »Wir sind an einem Ort«, dachte er dann, »an dem geistesgestörte Personen festgehalten werden, an dem ihrem Treiben ein Ende gemacht wird. Das Gegenteil von einem Sanatorium gewissermaßen. Hier werden die Kranken nicht geheilt und wieder in die Gesellschaft entlassen, sondern hier wird hinter einem kranken Geist endgültig die Tür geschlossen. Hier wird das einzige Heilmittel verabreicht, das im Falle von Geisteskranken wirklich hilft. Der Tod. Die Patienten, die hierher kommen, werden schnell und schmerzlos eingeschläfert, was letztlich mit allen unheilbar Kranken geschehen sollte. Ihr Gift darf die Galaxis nicht infizieren. Gott sei Dank, dass es eine Institution wie diese gibt. Ich wundere mich nur, dass ich nicht schon in den Fachzeitschriften davon gelesen habe. »Geht nicht hinein«, rief er Morley und dieser bigotten Irren zu. »Das ist nichts für euch. Ja, es ist vermutlich nicht einmal allgemein zugänglich. Bitte, da steht's ja.« Er deutete auf eine kleine Aluminiumtür, auf der stand »Zutritt nur für Personal«. »Ich kann hineingehen. Ich bin Arzt. Aber ihr nicht. Ihr seid nicht qualifiziert.« Die beiden sahen ihn verwirrt an. Fraser drängte sich an ihnen vorbei. Mary Morley konnte die Schrift über dem Eingangstor des Gebäudes ohne jegliche Schwierigkeiten lesen. »Hexorium«. »Ich weiß, was das ist«, dachte sie. »Doch die anderen werden es nicht verstehen. Ein Hexorium ist ein Ort, an dem Hexenkünste ausgeübt werden, wo mittels Zauberformeln und Beschwörungen Macht über die Menschen erlangt wird. Eine Macht, die man nur ausüben kann, wenn man in dem Gebäude war und die magischen Tränke und Kräuter und Sprüche kennengelernt hat.« »Ich gehe hinein«, rief sie ihrem Mann zu. Morley drehte sich um. »Nein, warte einen Augenblick. Geh nicht.« »Ich darf hineingehen. Du nicht. Das hier ist nur etwas für mich. Halt mich nicht zurück. Geh zur Seite.« Und dann stand sie vor der kleinen Seitentür und las die goldenen Buchstaben, die auf dem Glas angebracht waren. »Zutritt nur für Initianten.« »Damit bin ich gemeint«, dachte sie. »Ganz bestimmt. Wer sonst?« »Ich gehe mit dir«, sagte Morley. Mary lachte. »Mit ihr hineingehen? Lächerlich. Er denkt, sie werden ihn in das Hexorium einlassen. Einen Mann. Aber es gibt keine männlichen Hexen. Das ist nur etwas für Frauen.« »Wenn ich erst drin bin«, dachte sie dann, »werde ich einige Methoden kennenlernen, mit denen ich ihn lenken, ihn endlich zu dem Menschen machen kann, der er sein sollte. In gewissem Sinne kommt es also auch ihm zugute.« Sie griff nach dem Türknopf.